Hallo, ich habe einen Text gefunden von Jürgen von Manger, und zwar der Finanzminister. Und er scheint mir so zeitlos zu sein, dass ich ihn Ihnen doch mal vortragen möchte. Ja, das ist vielleicht ein Ding. Ich war gerade auf dem Dach bei den Tauben am Ausmisten, als die drei Herren aus Bonn die Leiter hochkrabbelten und mich da zum Minister machten. Ganz feierlich saßen sie neben einem Schornstein auf dem Dach. Wir stellten einen Gruß von Heinrich Lübke und hatten auch gleich ein Formular dabei, wo der unterschrieben hatte, dass ich jetzt der neue Finanzminister bin, ja. Ja, sagt der eine noch, Herr Tegtmeier, nehmen Sie doch bitte schön das hohe Amt an. Das Vaterland schaut auf Sie als den Retter von seinen zerrütteten Finanzen. Na. Oh ja, na da, ich habe ein bisschen an dieses Volkslied gedacht, wo der berühmte Heinrich der Vogel auch inmitten seiner Vögel zum König ernannt wird, und habe ich die Herren ja gesagt. Wo muss man ja Mensch bleiben? Die haben sich gefreut und machten sie vor ihren neuen Minister auch gleich ganz ehrfürchtige Verbeugungen. Aber ich wusste, wenn einer dabei vom Dach rutscht, hat er den Vorteil, dass eine Pension fällig wird. Das geht dann schon auf mein Finanzamt. Nee, lieber nicht. Deshalb sind wir runter in eine Wohnung. Ich habe nur vorher noch schnell einen Blick vom Dach gemacht über das weite Land, wo ich jetzt die Finanzen für verantwortlich war. Junge, Junge. Unten saßen die drei Bürokraten in der Küche auf dem Kanapee und stellte sich ein großes Malheur heraus, in dem die Tauben ihnen ihre Homburg-Hüte ganz schön verunziert hatten. Ja, oh Junge, Junge, das war vielleicht ein Ding. Ich habe die Herren getröstet, so gut es ging. Und auch hingewiesen, dass es in die Augen noch schlimmer gewesen wäre, weil kann man ja blind von werden, nicht wahr? Jetzt wollten sie noch wissen, was ich als mein Staatssekretär haben wollte. Also wen, ne? Ich will aber für dieses Amt unsere Oma, den Ludwig Erhard, am Herzen legen, weil es ja eine unbescholtene Person sein muss, die auch mit Geld gut umgehen kann. Ja, das kann die Oma. Morgen schicken Sie einen geheimen Kurier, der soll dann die Oma ihr Haushaltsbuch nach Bonn bringen, als Corpus Delicti für den Erhard, dass er einmal sieht, mit wie wenig Rente sie Jahr um Jahr Maß gehalten hat. Und ist sie bestimmt ein leuchtendes Beispiel für im ganzen Kabinett. Ja. Mit die Tauben muss ich mal sehen, ob ich sie vielleicht auf dem Bundeshaus einen neuen Schlag zimmern darf. Will ich gleich als erstes die Sache vorm Plenum bringen? Das wäre schön, weil Bonn sowieso nicht viel zum Bieten hat. Und kämen diese Tauben durch vermehrte Touristen auch wieder die Finanzkasse zugute? Ja, Einfälle muss man haben, nicht wahr? Sie sehen an meiner Ausführung, dass ich schon jetzt bei alle Sachen nur noch als Finanzminister auch denke. Aber es ist auch die Wahrheit des Spruches: Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch den Verstand. Das kann man bei mir auch sehen, ne? Jedenfalls werden die Oma und ich in Bonn kämpfen, dass die formierte Gesellschaft immer schöne Finanzen im Portemonnaie hat, zum Besten der werktätigen Bevölkerung, die von Inflation und teure Schweinepreise nichts wissen will. Ehrlich. Boah, das ist ja heute noch so. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und tun Sie die Steuer nicht so sehr beschummeln, weil darüber traurig wäre. Ihr Techtmeier, Finanzminister. Auf Wiedersehen. In diesem Sinne machen Sie Ihre Steuer in Ordnung, bitte.